Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, da habe ich mit meinem Leben gespielt. Habt ihr schon mal mit eurem Leben gespielt oder spielt ihr vielleicht sogar zurzeit mit eurem Leben? Habt ihr euch schon mal in Grenzsituationen selbst gebracht, die dem Tode ganz nah waren und ihr seid dem Tode so gerade eben entkommen? Wenn ihr mir erzählen wollt davon, dann ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Jan und Jan ist 20 Jahre alt. Morgen. Ja, morgen, Jürgen. Jan, da habe ich in meinem Leben gespielt. Erzähl mal. Ja, wir haben so vor 3 Jahren war das ungefähr. Da haben wir uns immer abends an der Tankstelle getroffen mit total vielen Bekannten, mit ein paar Autos, mit ein paar Frauen und so. Und dann kamen wir auf die glorreiche Idee, wir könnten ja mal auf die Autobahn andersrum drauf fahren. Auweia. Ja, Auweia. Das ist nicht Auweia, das ist dramatisch, ne? Ja, heute sehe ich das auch so, aber damals halt irgendwie, weiß nicht, wir hatten dann auch immer noch ein bisschen dabei getrunken und so. Also ich hatte damals noch keinen Führerschein. Dann meinte Bekannte halt, wir könnten das ja mal als Mutprobe machen. Sind wir mit 2 Leuten hier auf die A30, weiß nicht, die ist abends nicht so doll befahren eigentlich. Verkehrsrum draufgefahren. Und wirklich so, als wir dann schon draufgefahren sind, auf der anderen Fahrseite, da habe ich schon wirklich mir das Herz echt absolut runtergerutscht. Ich dachte nur, was machst du hier eigentlich? Beim ersten Mal war es dann auch so, erstmal sind wir nach ein paar Metern auf den Standstreifen gefahren, sind umgedreht und dann auf der richtigen Seite wieder rausgefahren. Seid ihr von euch aus umgekehrt? Habt ihr umgedreht? Ja, ja, da hat der Fahrer von sich aus auch gleich gesehen. Also es kam noch niemand entgegen? Uns kam einer entgegen und da hat der Fahrer gleich auch uns auf den Standstreifen drauf, hat umgedreht da und ist wieder rausgefahren. Dann ungefähr 3 Wochen später ging dasselbe dann nochmal los, wir hatten wieder was getrunken und dann meinte eine von den Frauen, die da auch war, dass wir ja sowieso Flaschen wären und so weiter und so fort. Ein Bekannter von ihr hätte das ja schon öfter gemacht und das wäre alles gar kein Problem. Und dann wir natürlich wieder das Gleiche gemacht. Wie viele Leute im Auto? Im Auto 5. 5 Leute. Und alle Alkohol getrunken, auch der Fahrer? Der Fahrer auch, ja. Viel Alkohol? Relativ, ja. Also er war garantiert nicht mehr laut Polizei oder so fahrtauglich. Und dann? Ja gut, beim zweiten Mal hat er das eiskalt durchgezogen. War eine Strecke ungefähr so 6 Kilometer. Und wirklich die ganze Zeit, ich hatte nur absolute Panik. Und ich meine, so als an der Tankstelle, als wir losgefahren sind und so, das war ja dann noch ein cooles Gefühl irgendwie so, ja, wir sind jetzt ja die ganz Tollen und so. Aber wirklich, das ging gar nicht mehr. Ich war auch noch so wirklich eine halbe Stunde danach, als wir dann rausgefahren sind, wieder aus der Autobahn. Ich war absolut fertig, konnte auch nicht mehr. Also es ist gut gegangen? Es ist gut gegangen. Wie viele Autos sind euch entgegengekommen? Also ich würde sagen, so auf dem Stück, ich meine, die Autobahn ist nicht so ganz super doll gefahren, ich würde sagen so vielleicht 15 Stück. Wie haben die reagiert, die Autos? Ja, natürlich Lichthupe gehupt und alles mögliche, sich probiert bemerkbar zu machen. Und naja, also es war wirklich absolut heftig und ich kann das auch echt keinem empfehlen, irgendwie zu machen nochmal. Nee, das wollen wir nur wirklich niemandem empfehlen. Ungeheuer schlimm ist das. Ja, sicherlich. Als ihr denn runtergefahren wart, wie war die Stimmung bei euch? Ja, ich war das ein Triumph oder war euch doch allen das Herz in die Hose gerutscht? Ja, so man hätte ja eigentlich davon ausgehen können, dass wir uns jetzt dann alle so super toll gefühlt hätten. Aber war irgendwie gar nicht so. Also es hat auch erstmal eine Zeit lang überhaupt gar keiner irgendwas gesagt oder so. Es waren halt echt alle irgendwie so ein bisschen ruhig und so. Na gut, als wir dann wieder bei der Tankstelle waren, dann war es wieder was anderes. Dann bei den anderen natürlich haben wir uns dann da ein bisschen noch mehr als Held aufgespielt oder sonst was. Ist es denn danach wirklich dann nicht noch einmal passiert? Also in meinem Beisein nicht, nein. Also die haben das, also Freunde vielleicht eventuell haben es doch nochmal gemacht. Ich könnte es mir vorstellen, also aber nicht direkt. Also ich absolute Wahnsinn, ne? Der absolute Wahnsinn. Also das hat auch mit Mutprobe nichts damit zu tun. Das hat gar nichts. Vor allem man gefährdet sich ja nicht nur selber. Nee, es ist dämlich und es ist, ja, du hast es richtig gesagt. Du gefährdest halt andere Menschen Leib und Leben, ne? Ja, sicherlich. Aber ich meine, da denkt man vorher wirklich, in dem Moment kann ich nur von mir zumindest sagen, wie es war. Man denkt darüber wirklich nicht nach und. Also da habe ich in meinem Leben gespielt, das ist mir wirklich ganz zutreffend, ne? Was du da gerade erzählt hast. Du hast daraus gelernt, das passiert dir auf keinen Fall nochmal. Allerdings. Und das so, so dämlich, nur weil irgendein Mädchen gesagt hat, ihr seid doch die Weicheier oder so. Ne? Mhm. Mhm, Wahnsinn. Ja. Ja. Es ist gut gegangen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es passiert nicht nochmal. Mhm. Jan. Jung, eine Frage noch. Ja. Ich wollte ganz kurz meine Freundin, die Janina, grüßen, die ich ganz so lieb habe. Wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Jetzt ist es so durchgeflutscht, ne? Jetzt ist ganz zufällig so. Okay, tschüss, Jan. Alles klar, Jung. Tschüss. Da habe ich in meinem Leben gespielt. Telefonnummer 0800 5678 111. Kostenfrei. Telefonnummer ebenfalls kostenfrei. Faxnummer 0800 5678 110. Michael, 23 Jahre alt. Schönen Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Michael, was hast du angestellt? Was hast du gemacht? Wir haben vor 5 Jahren, ich mit 3 ehemaligen Kumpels, eine ziemlich große Scheiße gebaut. Und zwar 2 Kumpels von mir hatten Schwarzpulver besorgt auf dem Schwarzmarkt. Und wir hatten damit vor, eine Bombe zu bauen. Mhm. Nur so als Juckt halt, ne? Wir haben sowas schon öfters gemacht, aber damals war das noch in kleineren Dimensionen. Wir hatten uns da was richtig Großes vorgenommen. Wie seid ihr an das Schwarzpulver gekommen? Das haben 2 Kumpels von mir gemacht, keine Ahnung. Die haben das auf dem Schwarzmarkt besorgt von irgendjemandem. Das ist auch später bei der Polizei dann nicht rausgekommen. Bist du da für den Nürnbergring? Oder was? Nein, ich stehe hier auf dem Rastplatz. Ach so, ja. Ja, und jedenfalls hatten wir uns vorgenommen, mit einem Feuerlöscher eine Bombe zu bauen. Mit einem Feuerlöscher? Mit einem Feuerlöscher. Mhm. Den haben wir 2 Tage vorher entleert, haben den getrocknet, also aufgemacht, getrocknet. Wer hatte denn von euch das Know-how? Ich könnte keine Bombe bauen mit Schwarzpulver und einem Feuerlöscher. Wisst ihr gar nicht, wie man das macht? Ja, das wussten wir ja auch nicht so. Darum ist es ja dann auch schief gegangen, ne? Erzähl mal. Ja, wir haben, wie gesagt, Schwarzpulver dann den einen Abend eingefüllt. Das war bei mir in der Garage. Mhm. Wir haben eine Zündschnur angebracht. Wir wollten den Feuerlöscher wieder verschließen und hatten aber dabei keinen Schlüssel, keinen Maul- oder Ringschlüssel, sowas. Tja, und da hat ein Kumpel von mir einen Hammer genommen und hat auf den Verschluss geschlagen. Ja, und beim ersten oder zweiten Schlag hat es einen riesen Knall getan. Da ist das Ding explodiert. Wie viele Leute waren in der Garage? 4. 4. Du auch? Ich auch. Wie viele Verletzte gab es? 4. 4. Wie schwer verletzt wart ihr? Tja, also der Kumpel, der den verschließen wollte, der hat eine Hand dabei verloren. Mhm. Sein Bauch stand offen, eine 30 cm lange Wunde. Wie schwer warst du verletzt? Ich habe am Bauch auch eine Wunde gehabt von ca. 12 Quadratzentimetern so ungefähr. War dein Bauch auch ganz aufgerissen? Ja, der war aufgerissen. Man hat so die Innereien gesehen. Und ja gut, wir waren ja doch total in der Schock. Ich meine, wir haben dann gleich Hilfe gekriegt, ein Nachbarn kam. War der, der mit dem Hammer geschlagen hat, am schlimmsten verletzt? Der war am schlimmsten verletzt, ja. Und der hat heute noch ziemlich mitzukämpfen. Mhm. Was wolltet ihr denn eigentlich, also wenn das jetzt gut gegangen wäre, der Bau dieser Bombe, was wolltet ihr denn damit machen? Eigentlich hatten wir vor, einen richtig großen Baum mitzufällen. Einen Baum zu fällen? Ja. Nur so aus Jux oder wie? Nur so aus Jux. Das war damals eben jugendlicher Leichtsinn, will ich mal sagen. Mhm. Wir haben da überhaupt nicht gewusst, was wir machen oder womit wir uns da abgeben. Das war, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also nichts Politisches. Ich habe nicht gedacht, dass ihr... Nein, Gottes Willen. Hatten nicht vor, irgendwie einen Anschlag zu verüben oder sonst irgendwas. Mhm. Einen Baum zu fällen. Ja, nur eben so. Wir hatten uns vorgenommen, so einen kleinen Baum zu fällen. Ja. Wie lange warst du im Krankenhaus? Ich war 4 Wochen im Krankenhaus. Und dein Kollege, der so schwer verletzt war? Ein gutes halbes Jahr. Hatte das irgendwelche rechtlichen Nachspiele auch? Das Verfahren ist dann eingestellt worden, so circa ein Dreivierteljahr danach, weil die körperlichen Schäden, die wir erlitten haben, so groß waren, dass eine Strafe nach den Richtern nicht angebracht werden. Mein Gott, jetzt muss der eine Freund mit zeitlebens dafür büßen, dass er hat seine Hand verloren. Ne? Ja. Das sind 5 Jahre her, sagst du? Das sind 5 Jahre her, ja. Wie beurteilst du das Ganze heute? Wie denkst du darüber? Das war der größte Schwachsinn, den ich in meinem Leben überhaupt gemacht habe. Mhm. oder die anderen sagen das ja auch. Also wir haben uns da öfters mit auseinandergesetzt mit dem Thema, wir haben uns zusammengesetzt, haben darüber geredet und ich schätze mal, das war auch unser Glück. Mhm. Habt ihr denn jetzt diese Gruppe, die da verletzt worden ist, ihr vier Jungs, habt ihr heute auch noch Kontakt miteinander? Heute haben wir keinen Kontakt mehr, nein. Ich bin dann weg von vor 2 Jahren ungefähr und seitdem habe ich auch keinen Kontakt mehr mit denen. Es war darauf zurückzuführen, eben dass ihr alle gar keine Ahnung hattet, wie man mit so einer Substanz umgeht, ne? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir waren da total leichtsinnig. Wir haben, wie gesagt, wir haben überhaupt nicht gewusst, mit was wir uns da abgehen, mit was für gefährlichen Sachen. Ne? Haben euch denn hinterher Leute dazu noch irgendwelche Sachen gesagt und erklärt, die Ahnung haben? Hätte es noch schlimmer kommen können zum Beispiel? Also schlimmer hätte es nicht kommen können, es sei denn, wir hätten das eben in einer größeren Dimension begangen. Ne? Ja, also das war schon wirklich krass. Und seitdem habe ich auch eine total andere Auffassung vom ganzen Leben. Ne? Ich meine, wir sind damals dem Tod von der Schippe gesprungen. Also Bist du denn heute körperlich wieder ganz fit? Hat es keine nachwirkenden Schäden gehabt bei dir? Außer einer großen Narbe habe ich nichts weiter. Also ich werde auch das ganze Leben mit mir rumtragen. Inwiefern, du warst damals 18 Jahre alt, inwiefern hat sich denn dann danach, nach diesem Unglückunfall, dein Leben verändert? Tja gut, ich bin erst einmal aus meiner Lehrstelle entlassen worden. Der hat mich rausgeschmissen, weil das war so ein kleines Dorf hier, 700 Einwohner und da hat sich das natürlich rumgesprochen und da waren wir sowieso die Buhmänner danach. Also uns hat kaum noch jemand angeguckt und wir sind nur, über uns ist nur schlechte Sachen erzählt worden und ja gut, dann wie gesagt, ich kann eigentlich erst seitdem ich weggezogen bin, wieder ein einigermaßen normales Leben führen mit Freunden halt, die nicht nur so als Pflichtbewusstsein zu einem stehen. Also, da habe ich mein Leben gespielt. Michael hat von seinem Erlebnis erzählt. Ich danke für den Anruf. Ja. Und wünsche alles Gute. Und grüß mal die anderen. Na, du kennst, du hast ja keinen Kontakt mehr. Ich habe keinen Kontakt mehr. Ja, schöne Grüße noch an dein Team, ne? Und danke schön. So. Tschüss, Michael. Ciao. Ciao. Ich bin jetzt verbunden mit Anna und Anna ist 70 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Anna. Anna. Ja, hatte ich Anna. Vorhin, ja. Ich hätte da eine Frage mal vorweg, wenn bitte, ich fragen darf. Warum nennst du dich nicht Jürgen, sondern Domian? Jürgen ist so ein schöner. Ja, wenn du gerne Jürgen zu mir sagen möchtest, dann sag du Jürgen. Ja, ja, ich. Natürlich, ja klar. Gar kein Ding, gar kein Problem. Anna, du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Ja. Da habe ich in meinem Leben gespielt. Wann hast du mit deinem Leben gespielt? Ja, also jetzt, ich werde nächsten Monat 70. Und ich war damals, ich habe mich vorhin vertan, da habe ich gesagt 35, aber da war ich 30. 30 Jahre, was ist und, da passiert? Was hast du gemacht? Ich hatte 2 Kinder und die Ehe ist auseinandergegangen, die ganze Familie, das war ein Bruch, die Kinder waren nicht mehr bei mir. Wo waren die Kinder? Und im Heim. Im Heim. Und da bin ich nachts, das war so 1:30, 2 und bin auf der Straße und wollte mir mein Leben nehmen. Du wolltest dich von Auto werfen? Ja, oder? Vom LKW. Von LKW. Ich stand am Straßenrand und ich hätte mich auch drunter geschmissen. Dann hörte ich aber, mein Sohn war nicht dabei, aber die Stimme rief im Hintergrund 2-mal Mama, Mama. Also die habe ich ganz deutlich gehört. Also der Junge war zu der Zeit im Heim, ja. Aber du hast trotzdem die Stimme ich gehört. Ich habe die Stimme gehört. Wie alt war denn der Junge damals? 7. 7 Jahre. Hast du die Stimme gehört und was ist da in dir vorgegangen? Ja, was da in mir vorgegangen ist, ich bin zurückgesprungen, habe mich an eine Mauer gelehnt und habe nur gedacht, was willst du da machen? Du willst dein Leben wegschmeißen, die Kinder und ich habe nie darüber sprechen können. Das ist jetzt das erste Mal. Anna, wenn man so etwas macht als Mutter, 30 Jahre sagst du, warst du als 2 Kinder, die Kinder waren im Heim, dann gehe ich mal davon aus, dass du sehr, sehr, sehr traurig und sehr verzweifelt warst. Ich war ziemlich am Ende. Warum? Tja, ich habe gedacht, ich hätte nicht mehr alles im Griff gekriegt. Ich bin ja auch nachher, also praktisch ein Zusammenbruch und bin in einer psychiatrischen Klinik gewesen, 10 Wochen. Wie kam das denn eigentlich? Das habe ich gerade nicht so richtig verstanden. Wieso hat man dir denn die Kinder weggenommen? Nein, die habe ich freiwillig dann. Ach so. Nee, die hat man mir nicht weggenommen. Du hast die freiwillig damals ins Heim gegeben. Der eine war 7 Jahre alt und das älteste 9. 9. Und warum hast du das freiwillig getan damals? Nur ich hatte keine Wohnung mehr. Mhm. Und ich hatte nur noch ein kleines Zimmer, was ich mir dann gemietet habe, was ich so gerade bezahlen konnte. Mhm. Also ich ging wohl arbeiten, aber... Aber du warst so rundherum verzweifelt. Ja. Du warst in der Sackgasse und hast keinen Ausweg mehr gesehen. Nein. Und Gott sei Dank hast du diese Stimme gehört, und wie auch immer sie woher kam. Nein, sie waren, die waren da. Die war einfach da. Mhm. Sag mal, du warst dann in psychiatrischer Behandlung, sagst du, hast du dann später die Kinder wieder zu dir nehmen können? Ja, das ist alles wieder geregelt worden. Also ich habe mich auch sehr gut wieder gefangen. Mhm. Und, wie lange waren die Kinder denn im Heim? 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. Aber dann hast du sie zurückgeholt und ihr habt das wieder ein Leben hing. Hast du auch nochmal geheiratet später? Ja, aber auch dieses ist in die Brüche gegangen. Mhm. Ich hatte da auch kaum Geld. Ich bin immer mitarbeiten gewesen. Er war ein ziemlich großer Schluckspecht. Mhm. Mhm. Und gab es denn, hast du da noch ein Kind bekommen? Oder, ja, nachher habe ich noch ein Kind noch bekommen. Noch eins, also 3 Kinder hast du insgesamt? Ja, 3 insgesamt. Hast du den beiden, die damals im Heim waren, hast du denen oder überhaupt deinen Kindern das mal erzählt? Nein, das habe ich in mir praktisch vergraben, sagen wir mal so. Es hat niemand erfahren? Nein, hat niemand erfahren. Und du erzählst mir das jetzt nach 40 Jahren hier zum ersten Mal? Zum ersten Mal, ja. Wie ist dir dabei zumute, wenn du das zum ersten Mal aussprichst? Ach, heute, heute kann ich da gut drüber sprechen. Mhm. Ich habe mein Leben wieder im Griff. Mhm. Ich habe einen kleinen Bekanntenkreis und ich muss sagen, mir geht es sehr gut, obwohl ich alleine lebe. Hast du denn auch noch Kontakt wieder zu deinen, oder was heißt wieder, hast du Kontakt zu deinen Kindern? Ja, sicher. Auch guten Kontakt. Ja, kann ich sagen. Was hat dich denn bisher davon abgehalten, Anna, den Kindern das mal zu erzählen? Es ist doch keine Schande, wenn man in einer solchen Notsituation mal war. Nein, aber die Scheu. Mhm. Die Scheu, dass ich meinem Leben mal ein Ende setzen wollte. Ja, aber du hast es ja nicht getan. Du hast es ja eben nicht getan. Nein, aber trotzdem, eine Scheu war immer da, dass den Kindern mal, ich wollte den Kindern mit diesem... Wolltest du nicht belasten Nein, da wollte ich sie nicht mit belasten. Also ich habe mich selbst damit so schrecklich belastet und das ist... Das hast du doch wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte mit dir rumgetragen, als schweres Gewicht in deinem Herzen. Ne? Ja, schon, aber heute nicht mehr. Daher auch der Entschluss, hier anzurufen und es hier und dann auch in der Öffentlichkeit zu erzählen. Zu sagen, ja. Aber heute bin ich wirklich ein ausgeglichener, gut glücklicher Mensch. Ich habe eine schöne Wohnung, 60 Quadratmeter, wohne alleine. Ich kann machen, was ich will, ich kann hingehen. Ich betreue sonntags eine alte Dame. Ich könnte mir vorstellen, Anna, dass du ganz oft hinterher, als die Kinder dann bei dir waren, im Stillen so gedacht hast, mein Gott, was für wunderbare Kinder, gut, dass ich sie nicht habe allein gelassen. Ja, genau. Das habe ich, die ersten Jahre, die sind schon schlimm für mich gewesen. Also das stimmt schon. Aber vielleicht tut es doch auch ein bisschen gut, das auch mal erzählt zu haben, also richtig ausgesprochen zu haben. Ja. Insofern finde ich schön, dass du angerufen hast. Also, aber heute bin ich... Ach, ich bin ja so, du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dass ich das damals nicht gemacht habe. Ja, ich auch, sonst könnten wir beide gar nicht miteinander reden, Anna. Erstens das und diese Leute, wo ich heute mit zusammen bin, also vor 1,5 Jahren, im September 98 ist meine Mutter gestorben, die haben mich wunderbar aufgefangen und... Also dir geht's gut im Moment, das ist ja ganz wichtig. Sehr gut. Ich hab auch so mein Vermach. Mhm. Ich kann gehen, wenn es schön Wetter ist, kann ich rausgehen. Mhm. Und also heute stände mir wirklich nicht mehr der Sinn danach, so etwas nochmal zu machen. Und ich vermute mal, dass das dann auch niemals wieder in deinen Kopf gekommen ist. Nein, das habe ich. Ich hab wohl nachher, wie konntest du? Mhm. Also das habe ich mir Vorwürfe dann gesagt. Du hast es nicht gemacht, das ist nein, wunderbar. Das ist, und dir geht es jetzt gut und ich wünsche dir, dass es noch viele Jahre und Jahrzehnte dir gut geht. Ja, man weiß nie, man weiß es nicht. Alles Gute von Herzen, Anna. Dankeschön. Schöne Jürgen. Grüße. Ja, dankeschön. Auf Wiederhören. Wünsche dir und deiner Sendung, dass du noch ziemlich lange was machst. Ich sehe sie mir nicht jeden Abend an, aber so 3-4 Mal die Woche, dann gucke ich doch. Na. Und ich werde sie mir jetzt noch bis 2 Uhr angucken. Ja. Und dann gehe ich bis morgen früh um 10 Uhr, kann ich schlafen. So ist es richtig. Ja. Vielen Dank, liebe Anna. Alles Gute. Und tschüss. Tschüss. Tschüss. Thomas, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Ich bin der Thomas. Du bist der Thomas. Jahre und komme aus Augsburg. Ja, und du hast auch mit deinem Leben gespielt. Ich habe mit meinem Leben gespielt, ja. Was hast du gemacht? Also es war so, wir sind halt mal wieder mal jeden Samstag ins W3 gefahren. Also so eine Diskothek in Augsburg, ja. Mhm. Und dann haben wir halt ein bisschen was getrunken. Wann war das? Das war halt, das ist jetzt schon 3 Monate her. Mhm. Mhm. Und wir halt wie immer haben halt ein bisschen was getrunken, waren halt lustig drauf und haben halt durchtanzt die ganze Nacht, ja. Und dann mussten wir ja wieder heimfahren natürlich. Mhm. Und ich bin halt dann gefahren, gell. Und du hattest Alkohol getrunken? Und ich hab Alkohol und Blut gehabt, ja. Viel? Nach der Messung dann habe ich gehabt 0,8. Mhm. Ja, und wie schon gesagt, dann sind wir also losgefahren. Im Freudenrausch, gell, ziemlich schnell. Und dann bin ich halt mit 160 in den Graben reingefahren. Wie viel saßen im Auto? Also da war meine Freundin war im Auto, die Annemarie. Mhm. Mein Bruder. Mhm. Von meinem Bruder, der Freund. Mhm. Und halt dann ich. Mhm. Und 4 Leute. 100 mit 160 in den Graben gefahren. Ja. Klingt im Moment in den Graben fahren noch nicht so dramatisch, aber ich höre aus deiner Stimme oder vermute, dass es doch dramatisch war, oder? Ja, es ist wirklich dramatisch. Was ist passiert genau? Ja, also wie gesagt, Annemarie, die liegt im Koma. Meine Freundin also. Seitdem? 17 Jahre alt. Also 17 Jahre alt. 17 Jahre alt und sie liegt seit 3 Monaten im Koma. Mhm. Ja. Und die Ärzte haben die allerschlechtesten Befürchtungen, gell? Dass sie vielleicht nicht mehr. Mhm. Welche Verletzungen hat sie davon getragen? Wirbelschäden. Mhm. Innere Blutung. Mhm. Und ja, also wie schon gesagt, und mein Bruder und dem sein Freund sind also gestorben. Die sind gestorben? Mhm. Also die haben sie waren nicht angeschnallt hinten im Auto. Mhm. Und die Ärzte haben praktisch gesagt, hinausgeschleudert durch die Fensterscheibe. Mhm. Und waren sofort tot am Unfallort? Waren sofort tot. Mhm. Ich war auch zuerst bewusstlos. Ich war Gott sei Dank angeschnallt. Meine Freundin war halt dann auch angeschnallt, aber die hat halt trotzdem auch irgendwie stumm hinkommen und so. Und welche Verletzung hast du denn gehabt? Mir hat meine Füße eingeklemmt, von unten ab. Das Auto ist jetzt ja ein Totalschaden, gell? Mhm. Also es war so ein Dreiergolf. Mhm. Was heißt Füße eingeklemmt? Mit welchen Füße Folgen? Jetzt, ich bin jetzt also querschnittsgelähmt, gell? Die Ärzte sagen, dass meine Nerven sind irgendwie abgetrennt worden. Also Bist du jetzt, rufst du jetzt aus einer Klinik an oder bist du zu Hause? Nee, ich bin wieder nach Hause gekommen, gell. Also ich war 1,5 Monate im Krankenhaus. Mhm. Und dann ist das denn definitiv, dass du querschnittsgelähmt bleibst oder gibt es eine Rehabilitation? Gesagt, man kann natürlich nichts ausschließen, gell. Vielleicht, dass das vielleicht doch noch kommen wird, wenn ich jetzt einige Therapien mache. Du sitzt jetzt im Rollstuhl, oder wie? Ich sitze jetzt im Rollstuhl, ja. Mhm. Mein Leben ist kaputt, also ich habe eine Ausbildung gemacht als Heizungsbauer und jetzt bin ich natürlich arbeitslos, gell? Mhm. wie gehst du denn überhaupt mit diesem, mit dieser Schuld um, die du ja offensichtlich trägst? Es sind zwei Menschen gestorben, deine Freundin liegt im Koma, du selbst hast deinen Körper vielleicht irreparabel geschädigt. Wie gehe ich damit um? Es ist, ich habe eigentlich schon dran gedacht, dass ich mich selber umbringe. Mhm. Also ich war schon knapp dabei, also ich habe schon einen Tablettenschluck gehabt, gell? Und dann haben mich meine Eltern noch gefunden. Mhm. Bist du zurzeit, lebst du bei deinen Eltern? Ja. Mhm. Mhm. Wie haben sich die anderen Eltern verhalten bisher, also die Eltern deiner Freundin und die Eltern des Freundes von deinem Bruder? Die geben mir natürlich die ganze Schuld, ja. Die mhm. wollen mich jetzt schon auf dem Henker sehen. Mhm. Und deine eigenen Eltern, die sind ja nun vermutlich... Meine eigenen Eltern reden kein einziges Wort mehr mit mir. Die reden kein einziges Wort mehr mit dir? Nee. Weil auch sie denken und so sehen, dass du schuldig bist und ja. du verantwortlich bist für den Tod deines Bruders. Man muss natürlich sehen, Domian, ich bin ja schuld. Ich war ja so blöd und bin betrunken gefahren, gell? Ja, natürlich, ja. Wie ist denn überhaupt euer Alltag zu Hause? Du bist jetzt behindert. Das bringt ganz viele Probleme im Alltag mit sich. Und dann redet ihr nicht miteinander. Wie lebt ihr denn überhaupt miteinander? Das ist eigentlich nur ein Vegetieren, gell? Mein Gott. Bist du denn auch auf Pflege angewiesen? Muss dir jemand sehr viel helfen? Ja, sicher. Ja. Ich kann ja nichts mehr selber machen. Ich kann... Das ist der reinste Horror, gell? Weil früher haben wir alles selber machen können. Jetzt muss man sich ja vollständig verpflegen lassen, gell, von einem. Und wer macht das? Deine Mutter? Das macht, ja, meine Mutter. Noch gesungen, gell? Sie tut's nicht gern, aber... Mhm. Aber sie macht's, mhm. Gott sei Dank. Mhm. Wie soll denn jetzt alles weitergehen? Wie denkst du es dir? Ja, mein Beruf muss ich natürlich aufgeben, gell? Mhm. Bin jetzt dabei gerade bei der Umschulung. Also, ich möchte mich auf jeden Fall umschulen. Mhm. Also, hast du hier schon angefangen mit deiner Umschulung? So schnell? Ja, also ich habe mich schon erkundigt beim Erkundigt, ja. Mhm. Und die haben mir natürlich angeboten, dass ich eventuell am Schreibtisch, im Büro oder so. Und wie siehst du die Zukunft? Du kannst ja wahrscheinlich dann nicht in der Familie wohnen bleiben, wenn die Stimmung so angespannt ist. Nee. Also, die wollen mich alle am liebsten umbringen, ja. Mhm. Das ist, weil mein Bruder, gell, der ist 29 Jahre alt gewesen und hat eine Familie gehabt, gell. Beziehungsweise hat er immer noch. Mhm. Hat er Kinder? Er hat zwei Kinder. Zwei Kinder. Und wie verhält sich die Frau deines Bruders dir gegenüber? Wir sind immer gut ausgekommen, gell. Mhm. Wir haben immer viel Spaß gehabt und so und erst kürzlich hat sie mich angerufen gehabt und hat gesagt, dass sie mich so fertig machen wird und dass sie gar nicht weiß, was sie tun soll jetzt, weil mein Bruder war Bäcker, gell? Mhm. Also wenn das alles so verständlicherweise vielleicht auch so angespannt ist, hat dich beispielsweise überhaupt jemand besucht im Krankenhaus, als du im Krankenhaus gelegen hast? Ja, das war ja das Schlimme für mich. Deswegen bin ich jetzt ja auch in psychiatrische Behandlung, weil oder beziehungsweise, also ich habe einen Psychiater aufgesucht, weil mir hat keiner besucht, ja. Mhm. Ja, kein einziger Mensch und ich kann eigentlich froh sein, dass ich daheim überhaupt noch wohnen dann darf, gell, sozusagen. Und hast du denn die Möglichkeit, irgendwie durch fremde Hilfe deine Freundin besuchen zu können im Krankenhaus? Ja, also ich habe noch einen guten Kumpel, gell, der hilft zu mir. Mhm. Und der hat mir schon angeboten, ja, dass er mich dann zu ihr fährt. Mhm. Mhm. Aber das liegt jetzt alles nur in den Sternen, gell? Von wem erhältst du überhaupt Informationen über den gesundheitlichen Zustand deiner Freundin? Nur durchs Telefon. Von wem? Also ich rufe halt direkt beim Krankenhaus an. Und die geben dir Auskunft? Und die geben mir Auskunft, ja. Weil ich war ja, wir wollten ja praktisch gesagt den 2-3 Monate heiraten. Mhm, mh. Weil die Eltern werden sicher nicht mit dir reden und dir was erzählen. Nee, also die reden überhaupt nichts mit mir, also. Du bist im Moment in psychiatrischer Behandlung, sagst du? Ja. Mhm. Hast du den Eindruck, dass du da ein bisschen Halt findest? Oder bringt es dir was? Ist das auf jeden Fall, man verliert nicht jeden Tag seinen Bruder, gell? Den, wo man geliebt hat, gell? Also ich hab, wie geht das denn ganz praktisch? Wie kommst du zu diesem Psychiater hin? Wer fährt dich da oder wer bringt dich? Also ich habe ja sechs Geschwister, also beziehungsweise noch fünf Geschwister, gell? Mhm. Und also meine Schwester, meine ältere Schwester, also Susanne, die bringt mich dann immer hin. Achso, das heißt, es gibt ein paar Geschwister in der Familie, die schon... Ja, wir sind ja insgesamt sechs in der Familie. Also ein paar Geschwister reden mit dir auch noch? Ja, ein paar reden schon noch, aber der überwiegende Teil, also beziehungsweise meine Eltern, die akzeptieren mich überhaupt nicht mehr. Sehr erschütternd, sehr erschütternd. Thomas, möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden jetzt? Ja, Tommy, und das wäre nicht schlecht. Mhm. Möchte ich ja gerne anbieten. Das ist die Petra heute Nacht. Du legst auf und die Petra ruft dich sofort an. Mhm. Ich danke für deinen Anruf. Ja, dann möchte ich bloß noch ein Dankeschön sagen, dass du mir zugehört hast und dass ich mir das von der Seele reden konnte. Auf Wiederhören, Thomas. Okay. Auf Wiederhören. Jetzt haben wir 1.31 Uhr und 22 Sekunden und wir machen eine kleine Pause. Nein, 32 und 39 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, da habe ich mit meinem Leben gespielt. Habt ihr schon mal mit eurem Leben gespielt? Oder tut ihr es vielleicht zurzeit? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann könnt ihr das kostenfrei unter 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Martin ist dran und Martin ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Was hast du getan oder was ist mit dir passiert? Ja, lass mich zunächst mal bitte auf den Thomas nochmal zurückkommen. Das war ja nun wirklich erschütternd, weil ich meine, ich bin inzwischen 36 und wir waren ja auch schon mal jünger. Und es hätte ja auch bei diversen Spielchen uns auch ereilen können. Mhm. Ich meine, das hilft den Thomas natürlich überhaupt nichts mehr. Aber das ist der typische, klassische Fallbeispiel. Aus der Disco kommen, was getrunken haben und dann in den Graben fahren. Dass das so tragisch ausgeht, ist erschütternd. Weißt du, Martin, ich will dir mal sagen, siehst du die, oder hörst du diese Sendung öfter? Ja. Dann wirst du mich auch ein bisschen kennen und einschätzen, dass ich mich bemühe, wenn es wirklich fundiert ist, den Leuten irgendwie zu helfen oder vielleicht auch ein paar tröstende Worte zu sagen. Ich konnte es gerade bei Thomas nicht, weil er hat so viel Schuld auf sich geladen, so unglaublich viel Schuld. Und ich denke, dass er das nur mit Hilfe einer langwierigen psychotherapeutischen Betreuung oder psychiatrischen Betreuung in den Griff kriegen kann. Ich glaube nicht, dass man da ganz einfach mit ein paar Sätzen das herunterspielen kann. Das ist nicht herunterzuspielen, was da passiert ist. Ja? Richtig. Es ist unglaublich schlimm, was er erzählt hat. Genau, Domian, das kam zwar nicht ganz so rüber, aber dem ist tatsächlich so. Und das spricht voll für dich. Weil ich habe ab und zu den Eindruck gewonnen, na gut, da werden die Leute drangenommen, die was besonders Tolles zu erzählen haben. Und ich meine, der Thomas hat das auch relativ locker erzählen können, mhm. was für mich sehr erstaunlich ist, aber ja. das war heftig. Aber mir ist das erklärlich. Ich glaube, das ist erst 3 Monate her, dass es immer noch ein Schock ist, der nachwirkt. Und Leute mhm. reden im Schock manchmal ganz kühl und man denkt, wie kann das sein, dass die so darüber reden? Vielleicht kommt der ganz große Zusammenbruch erst in einigen Monaten und im Jahr. Wer weiß es. Ja. Jetzt zu dir, Martin. Gut. Also, ich habe zwar schon mehrfach mit meinem Leben gespielt, aber das, was mich am meisten bisher gefangen genommen hat, also was mir am meisten haften geblieben ist, ist ein Erlebnis, wo ich mit meinen Kollegen in die Dolomiten gefahren bin. Das heißt, das war das Endziel und ja. da war es auch am schönsten. Und wir wollten am nächsten Tag da was erleben. Und es ergab sich so, es waren 2 Kollegen, dass der eine meinte, ja, er hat Magenschmerzen und der andere, der hat mit der Barbedienung angewendet mhm. und war nicht mehr in der Lage dazu, mhm. weil halt der Alkohol etwas reingespielt hatte. Mhm. Gut, daraufhin habe ich mir gedacht, na gut, wunderschönes Wetter, Dolomiten lachen. War das im Winter? Ich bin alleine los. Nein, wir fahren in der Regel in der letzten Maiwoche mhm. und durch Zufall habe ich dann einen Tipp, der in der Motorrad steht, gefunden, mhm. ohne das zu wissen. Ich bin also da einfach irgendwie langgegurkt. Mit dem Motorrad? Jawohl. Mhm. Hinterher hat das, war das nur eine Schotterpiste und danach war das halt so ein richtiges kleines Alpensträßchen. Mhm. Und dann ging das zu einer Hütte, die nennt sich Volksheimer Hütte. Mhm. Das werden Insider kennen. Mhm. Von dort aus kann man Wanderwege einschlagen, die dort bekannt sind. Mhm. Nur Ende Mai ist da oben dieser Berg, also in den Dolomiten, total verschneit, beziehungsweise mhm. das ist ein Gletscher. Also du bist allein mit dem Motorrad da hochgefahren? Ich bin alleine da hoch, mhm. habe das Motorrad da an der Volksheimer Hütte abgestellt mhm. und habe mich dann zu Fuß auf den Weg gemacht. Und das mhm. Interessante war... Du wolltest einfach nur so wandern da? Ja, einfach mhm. so, klar. Mhm. Aus Spaß an der Freude, mhm. weil ich genieße gern die Natur mhm. und die Kollegen wollten ja nicht und ja. da konnte ich endlich mal nach Herzenslust losziehen. Nun ist da irgendwas passiert, welches dein Leben beinahe ja, gefährdet hatte? Zunächst mal sah das alles relativ harmlos aus, wobei ich mich schon ein bisschen gewundert habe, dass da also eine Familie losgezogen ist mit kleinen Kindern, mhm. also Tochter und Sohn, mhm. relativ klein, und ich mich schon gewundert habe, wie leichtsinnig die sind, mhm. ohne mir dabei was zu denken, wie mhm. leichtsinnig ich eigentlich bin. Ne? Was ist dann passiert? Ja, ganz einfach. Es gab dann Schneeverwehung. Irgendwann ist diese Familie dann auch abgedreht. Ich mhm. bin weitergekrochen auf mhm. allen Vieren, mhm. weil dann brach man nicht ein, weil ansonsten brach man ein bis zum Bauch oder tiefer und irgendwann ging es dann halt nicht mehr. Ja. Ne? Gut. Das war also noch nicht das Problem. Ich bin dann weiter und bin dann oben auf den 3000er hoch und es war wunderschön da oben. Mhm. Es war also ein Gletscher, wie man sich den nur im Bilderbuch vorstellt. Und da mhm. kann ich also sehr gut nachvollziehen, wie sich hier Reinhold Messner und mhm. so fühlen muss. In der völligen Einsamkeit auf so einem Gletscher, mhm. auf der anderen Seite aber immer am Rande seiner Möglichkeiten. Du hast dich dann aber irgendwann in akuter Lebensgefahr ich befunden. Wie kam das ganz genau? Ganz einfach. Ich wusste nicht mehr, wo ich hochgegangen bin. Ach du je. Und bin Ach wenige du. Meter nach meinem Aufstieg, habe ich versucht abzusteigen. Mhm. Und ich habe also einfach den Punkt verpasst, wo ich hochgekommen bin, mhm. wo es relativ gut möglich war. Mhm. Wobei es war sehr steil. Mhm. Wie lange hast du dann für den Abstieg gebraucht? Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr locker alles war. Das heißt, an der Stelle, wo ich versucht habe abzusteigen, mhm. ich sage extra versucht habe abzusteigen, weil ich stand irgendwann da, ich stand nicht richtig, mhm. weil der Boden gibt einfach nach. Bist du verschüttet worden oder was ist passiert? Es war Ende Mai. Mhm. Der Boden war nicht mehr gefroren. Mhm. An dem Punkt, wo ich absteigen wollte, weil die Sonne inzwischen doch an Kraft mhm. gewonnen hat. Hast du es denn alleine geschafft dann? Wieder ich habe es alleine geschafft, mhm. weil es gab keine Hilfe, es gab keine Möglichkeit. Ich war also es hätte ganz böse enden können. Richtig, ganz also böse. Das Problem war einfach, es gab überhaupt keine Möglichkeit. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass du auch sehr halb... Ich habe dem Tode einfach ja. in die Augen geschaut. Als du dann unten warst und auf deinem Motorrad saßt, eher wie in Trance dann zurückgefahren bist, ne? Nein, ich habe zunächst mal nicht nach unten geschaut und nicht ans Motorrad gedacht und so weiter, sondern ich hing einfach da. Mhm. Es ließ alles nach mhm. und ich habe mir überlegt, was hast du noch für Möglichkeiten? Mhm. Und es gab keine Möglichkeit mehr. Und ich habe überlegt, wo bist du hochgekommen? Mhm. Das war weiter links. Aber es hat dann geklappt. Ich bin irgendwann auf die Idee gekommen, der Boden lässt sowieso nach. Mhm. Es dauert nicht mehr lange, dann liegst du unten und zwar heftig. Mhm. Und dann finden sie dich oder nicht. Vielleicht überlebst du es, wahrscheinlich weniger. Also. Ich bin einfach mal links abgesprungen. Ja, also nie wieder allein auf Touren gehen, Ende Mai in den Dolomiten, ganz weit oben. Ja, kann man daraus lernen. Nein, ich habe tatsächlich geschafft, nach links abzuspringen und ich habe dann wieder festen Boden und ich war heilfroh. Heilfroh im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich war noch nie so glücklich im Leben, da wieder runterzukommen. Und ich bin ein leichtsinniger Vogel. Lieber Martin, ich hoffe, dass du demnächst ein bisschen weniger leichtsinnig bist. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jasmin. Jasmin. 19 Jahre, hallo. Ja, hallo, Domian. Jasmin hat einen Brummen. Ja, das ist über ein Modem, daher ist das Brummen. Ui, aber du gehst ganz nah ans Telefon. Ich bin ganz nah dran, ja. Erzähle. Also, ich bin ohne Führerschein Auto gefahren. Wann war das? Vor einem halben Jahr. Vor einem halben Jahr, da hattest du keinen Führerschein? Ja, hatte ich keinen Führerschein. Und heute hast du einen, oder wie? Nee, habe ich auch noch nicht. Ich bin dabei, aber ich habe noch keinen. Mhm. Wie kam es dazu? Was war da vorgefallen? Also wir sind auf eine sozusagen Disco gefahren, also Elephant nennt sich die Disco, in Down. Und ja, da sind wir um 3 Uhr circa weggefahren. Das war so 3:15 ist das passiert. Da sind wir, meine Freundin war besoffen, also hat was getrunken, ich nehme ja keinen Alkohol zu mir. Und Taxi war uns zu teuer. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich kann ja auch fahren. Und dann meinte sie so, nein, kommt gar nicht in Frage und so. Und wir fragen, ob uns ein Freund abholt. Und dann meinte ich zu ihr, nein, ich fahre. Mhm. Und dann habe ich nach einem langen Zögern und so gesagt, ja, okay, ich fahre dann doch. Und also sie hat gesagt, du kannst ja doch fahren und so. Du bist dann gefahren? Bin dann gefahren, ja. Ist es denn gut gegangen oder ist ein Unfall passiert? Ja, also das war auf der Landstraße zwischen Trittau und Arnsburg. Das ist eine Landstraße, ist eine Kurve gekommen, dann kam ein LKW. Ich habe mich kurz zu meiner Freundin gedreht, also war alles gut gegangen in der ganzen Zeit. Mhm. War noch schon fast zu Hause. Und da bin ich die Kurve, habe die Kurve genommen, meine Freundin hat mir den Lenkrad gegriffen. Mhm. Und da bin ich in den Graben reingefahren, weil ich den LKW noch irgendwie ausweichen wollte. Nun haben wir ja gerade, wirst du wahrscheinlich mitbekommen haben, von dem Thomas eine sehr schlimme Geschichte gehört. Ja. Ich hoffe mal, dass es bei euch nicht so schlimm ausgegangen ist. Nein, das ist nicht schlimm ausgefallen. Also das hätte ja echt schlimmer ausgehen können. War jemand verletzt? Ja, nur ein paar Schrammen, Prellungen und so, sonst war weiter nichts. Mhm. So, und 50 Meter danach hat der LKW angehalten und ist zu uns gekommen. Wir sind aber aus dem Auto schon rausgestiegen. Mhm. Und dann kam Polizei und meine Freundin hat gesagt, die ist gefahren. Mhm. Und die Freundin hatte Alkohol getrunken. Ja, und jetzt ihr Lappen wurde auch weggenommen. Also sie hatte ganz frischen, sie war gerade 18 geworden. Ja, du bist lustig. Hat sie denn den Führerschein weggenommen bekommen? Ja, durch mich. Durch dich? Und du machst jetzt den Führerschein? Ich mach den Führerschein. Du hättest ihn eigentlich jetzt nicht machen? Bitte? Ich habe auch ein oberschlechtes Gewissen. Das glaube ich. Ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt... Das glaube ich wirklich. Also das ist auch nicht so die korrekte Art, ne? Nee, ich meine, ich bin auch die ganze Zeit schon am Grübeln. Also echt das ganze halbe Jahr habe ich so ein schlechtes Gewissen. Sie redet mit mir kein Wort. Also wenn du dich jetzt ganz ordentlich verhalten würdest, ich zur Polizei gehen. Ja, würdest du zur Polizei gehen? Ja, aber das... Würdest du deine Freunde entlasten? Würdest das alles so erzählen, wie es war, wie du es mir erzählt hast? Mhm. Und würdest eben auch in Kauf nehmen, dass du erstmal keinen Führerschein machen darfst? Ja. Das wäre eine Weile, ich weiß nicht, wie lange man da gesperrt ist, aber eine Weile musste... Ja, halbes Jahr, ich weiß es aber auch nicht genau. Mhm. Also meiner Freundin haben sie jetzt erstmal ein halbes Jahr, dass sie neu machen. Okay. Ja, sie kriegt doch wahrscheinlich auch nicht nur, dass ihr Führerschein weg ist, auch wahrscheinlich noch eine Geldstrafe. Ja, 800 Mark muss sie, glaube ich, bezahlen. Also nicht genau, also 800 Mark. Aber ich hoffe, dass du das ihr zumindest gegeben hast. Nee. Auch nicht? Was bist du denn für eine Freundin, Mensch? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe mit ihr auch seit dem Vorfall gar keinen Kontakt mehr. Also. Jasmin, sie hat das ja aus Nettigkeit dir gegenüber so dargestellt, ne? Ja. Also eindeutig war das eine Freundlichkeit oder ein Freundschaftsbeweis, um dich zu schützen. Ja, das nehme ich ihr. Also das, ich meine, ich habe mich schon bedankt und so und irgendwie, ihr Fehler war, dass sie Alkohol getrunken hat. Mhm. und mich fahren lassen hat. Also gut, sie hat sich natürlich auch mitschuldig gemacht, dass sie dich hat fahren lassen. Ja. Aber dennoch, finde ich, solltest du jetzt mit der Wahrheit aber rausrücken. Jetzt bist du der Freundin schuldig und ich glaube auch deinem eigenen Gewissen schuldig. Du fühlst dich hinterher auch besser, wenn du die Wahrheit gesagt hast. Und die Strafe, das biete doch zumindest an, dass ihr euch die teilt, die Strafe. Jetzt muss sie das auch noch alleine bezahlen. Ja. Hat das? Ja, hat ich war auch die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache oder ähnliches. War eure Freundschaft danach direkt erstmal auf Eis gelegt? Ja, also wir haben noch telefoniert zusammen danach und so, und eine Woche danach oder so hat sie sich gar nicht mehr gemeldet. Mhm. Ich habe mich bei ihr gemeldet, sie hat dauernd Telefonhörer aufgelegt und sie hat dann weiter eigentlich mit mir nicht geredet. Dann hat ihre Mutter bei mir angerufen und meinte so, wie ist das nur passiert und könnt ihr dann euch nicht irgendwie einigen und... Weiß denn die Mutter von Bescheid, was wirklich geschehen ist? Ja, die Mutter weiß Bescheid. Die weiß Bescheid, ja. Weil sie hat irgendwie mit ihrer Mutter eigentlich relativ gutes Verhältnis. Also ich will ja sagen, Jasmin, es ist ja noch wirklich alles recht gut gegangen. Ne? Ja, nach dem, was wir von Thomas gerade gehört haben, hätte es böse ausgehen können. Mhm. Und in einer guten Freundschaft muss man das auch gemeinsam dann stemmen. Und dazu gehört jetzt, finde ich, dass du dich zu dem bekennst, was du gemacht hast. Und ihr beide gemeinsam halt die Strafen und die Schultern auch tragt. Ja, da muss ich mal. Ich bitte darum. Ja, ich denke halt immer drüber nach und sage, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht? Weil ich habe mir echt schon relativ viel erlaubt, seit ich halt 18 war oder geworden bin. Jetzt bin ich 19 und in den ganzen fast 2 Jahren habe ich mir schon relativ viel erlaubt und deswegen habe ich Angst, dass ich irgendwie dadurch irgendwie noch mehr in Schwierigkeiten bin. Egal, du hast es mit verbockt und du musst auch mit dazu stehen. Egal, was da für Vor- und Nebengeschichten laufen, finde ich. Klare Sache. Ja. Wir müssen jetzt aufhören, weil dieses Brummen mich völlig verrückt macht. Ich weiß nicht, hörst du das eigentlich auch? Nee, ich höre das nicht. Ich höre es vielleicht aber auch besonders verstärkt auf meinem Kopfhörer. Ach so. Aber man hat dich sehr gut verstanden, was du gesagt hast. Also, ich bitte sehr darum, nochmal, Ausrufungszeichen. Ja, ich werde das mal dann wohl machen müssen. Ich werde das dann mal vielleicht überdenken oder... Ja, nein, ich werde das dann auch wirklich, also überhaupt als Gerechtigkeit auch dann schon machen. Schreib mir mal bitte, wann du es gemacht hast, ob du es gemacht hast und wie die Freundin reagiert hat. Ja, ich mach das. Ja, machst du das? Ja, nochmal. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, alles Gute. Ja, okay. Tschüss. Jetzt kommt Jasmin. Nee, Jasmin war das ja gerade, was red ich denn? Benjamin, auch IN hinten. 17 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Benjamin. Ja, das Thema. Ich habe auch mit meinem Leben gespielt, wie die anderen auch. Und zwar habe ich vor etwa einem Dreivierteljahr mit Chemikalien experimentiert. Auch sowas? Gerade war das schon so richtig. Ja, mit dem Feuerlöscher und dabei habe ich dann auch Schwarzpulver hergestellt. Auch Schwarzpulver hergestellt? Ja, wie das eigentlich so jeder Junge, denke ich mal so. Ich habe mein Leben noch nie Schwarzpulver hergestellt. Du bist schon einer der wenigen Ausnahmen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich war das früher auch ein bisschen schwieriger. Was genau hast du gemacht? Ja, also ich habe dann auf jeden Fall Schwarzpulver hergestellt, damit experimentiert, also hingestreut und angezündet in verschiedene Gegenstände getan, angezündet und es war dann eigentlich mehr als Raketentreibsatz, war das ja dann eigentlich mehr. Also es hat immer nur gemacht, also so, ja. Warte mal, ich will jetzt mal ganz blöd fragen, hast du das hergestellt oder hast du es hier besorgt? Hergestellt, richtig aus den Elementen. Das kann man so herstellen. Wenn man ein bisschen... in jedem Lexikon drin, die 3 Grundelemente und... Und man kommt an die Grundsubstanzen auch relativ einfach dran. Ja, also das eine ist Salpeter. Wir wollen jetzt keine Werbung machen. Aber ich frage dich nur, man kommt ganz einfach, relativ einfach ran. Ja, durch Apotheke und Lehre und Grillzubehör. Ja. So. Ja, auf jeden Fall kommt man da dran. Ja. Und daraufhin habe ich das halt ja zusammengemischt und probiert. Und daraufhin ist nie was passiert. Also es hat auch keine große Wirkung gehabt, sage ich jetzt mal, weil Schwarzpulver so hinstreuen. Hat keine Wirkung. Und da sind wir halt auf die Idee gekommen, ja, packt man das Ganze doch mal in ein Rohr rein, also in ein Heizungsrohr, Durchmesser 5 Zentimeter, Quatsch, wie ein 5 Markstück etwa. Wie viele Leute waren das? Ich und mein bester Freund waren meistens dabei. Halt. Ja gut, dann haben wir das halt da reingetan, so etwa 20 Gramm. Sind auf eine Wiese gegangen, war mitten in der Nacht um 11 Uhr oder so. Also wir wollten ja nie jemanden gefährden, mein Freund war aber dann noch ziemlich weit weg. Ja, dann habe ich das angezündet und da ich ja nicht wollte, dass er es einfach bloß wieder pfft macht, habe ich dann zugeschraubt, also um dass der Druck da drin bleibt eigentlich. Ich dachte mir eigentlich nichts dabei, ich dachte eigentlich, das macht da drin Boom und ich muss gucken, wie ich das Rohr wieder aufkriege. schlecht war es und hat mir dann die halbe Hand weggerissen. Und die andere Hand hat es durchbohrt. Es hat dir die halbe Hand weggerissen? Ja, es hat mir die letzten zwei Finger, also den Ringfinger und den kleinen Finger der rechten Hand weggerissen, die Handfläche der rechten Hand und das Handgelenk oder das halbe Handgelenk der rechten Hand. Und auf der linken Hand ist dieses 5-Mark-Stück große Rohr dann durch die Hand durchgeschossen und hat darin alles zerstört. Wie lange ist das her? Ein Dreivierteljahr, also letztes Jahr vor den Sommerferien war das so. Wie geht es jetzt deiner Hand im Moment? Ja, also der rechten Hand, da ist halt Handgelenk etwas eingeschränkt, also es geht nicht mehr in alle Richtungen zu bewegen. Mhm. Oder fehlen halt die Muskeln dazu. Das war die Hand, wo das durchgeschossen ist? Nee, das ist da, wo die Finger fehlen. Wo die Finger fehlen. Mhm. Das ist die rechte Hand, mit der ich auch geschrieben habe. Mhm. Ich musste auf links umstellen. Mhm. Ja, doch eine ganz große Umstellung. Mhm. Und an der rechten Hand die Finger gehen wieder zu bewegen. Mhm. An der linken Hand ist der Ringfinger nicht mehr zu bewegen, aber da gehe ich jetzt übermorgen ins Krankenhaus. Mhm. Und lasse es morgen sogar schon ins Krankenhaus und das wird dann operiert. Mhm. Ich weiß, dass solche Handgeschichten unter Umständen sehr langwierig sind, deswegen frage ich dich nach einem Dreivierteljahr, das ist ja noch nicht so sehr lange her. Du sagst, dass du wieder ins Krankenhaus musst und nachoperiert wird. Mhm. Mhm. Als das dann passiert war, als deine Hand halb abgerissen war und die Explosion stattgefunden hatte, was ist dann geschehen? Ja, also ich stand ja dann auf einer Wiese, ich stand natürlich erstmal unter Schock, also. Und dann habe ich dann auf dem Boden, also ich habe mir dann meine Hand angeguckt, gesehen, dass die Finger fehlen, die andere Hand angeguckt, durchgeguckt durch die Hand. Mhm. Weil es war ja ein Loch drin, also richtig in der Handfläche, in der Mitte ein Loch drin gewesen. Benjamin, wie ist das überhaupt gekommen? Hast du das Rohr festgehalten? Ja, genau so wie du jetzt die Hände hast, so gegeneinander, halt dann gegeneinander. Also wenn du das jetzt, ja genau ja. So habe ich das gehalten, das ist gerade durch die, wenn du das vorstellst, durch die eine Hand durch, wie eine Rakete, durch die eine Hand durch, und jetzt habe ich mich gebückt auf dem Boden. Hätte ich das Rohr jetzt um 90 Grad gedreht gehabt, zum Beispiel gegen meinen Körper, dass diese Öffnung, die nicht ganz zugeschraubt war, gegen meinen Körper war, hätte es mir den ganzen, also hätte es mir ein riesen Loch in den Bauch machen können. Aber wie habt ihr das zur Explosion gebracht? Das war das, wo ich wieder übervorsichtig war. Also ich war ja immer vorsichtig, habe dann eine Zündschnur reingesteckt mit dem Draht drin, weil ich wollte nicht, dass die wegkippt, diese Zündschnur, und ich mit dem Streichholz da rein muss, sondern war ein Draht drin. Außenrum war dann noch festes Papier, was nicht brennen kann, also vom Eisbecher. Mhm. Habe ich außenrum gemacht, dass ich ja kein Funke runtersprüht an das Zeug. Aber und dieser Draht in diesem, in dieser Zündschnur drin, der ist schneller heiß geworden, wie die Zündschnur abgebrannt war. Das war dann der Fehler dran. Und das war auch die Begründung oder die Ursache, weswegen du das Ding noch so in der Hand hattest? Ja, genau. Ja, eigentlich wollte ich es ja hinlegen und wegbrennen und wegschmeißen. Ja. Und dadurch, dass der Draht drin war, ist es jetzt zu schnell runtergebrannt. Deinem Freund ist nichts passiert? Nee, das war, also war ihm nie, wir haben immer geguckt, dass keine Leute in der Gegend waren, weil es war ihm nie das Ziel, irgendjemand weh zu tun. So, jetzt war das gerade geschehen. Du sahst, dass deine Hand kaputt war, du konntest durch die Hand durchsehen. Ja, ich stand mitten auf der Wiese, mitten Nacht, alles dunkel. Mhm. Man hat das Piepsen in den Ohren, wie wenn man zu laute Musik hört. Mhm. Ich gucke auf den Boden, suche meine Finger, finde sie natürlich nicht. Also ich habe dann erst auf den Boden geguckt, nichts gefunden natürlich, weil es mitten in der Nacht war. Mhm. Zu meinem Freund geschrien, er soll doch bitte hochrennen, also natürlich nicht zu Freund, renn hoch an die Straße, hol den Krankenwagen, ich renn zur alten Mühle, oder zu der Mühle, ja, alt ist sie nicht, aber es ist halt die Mühle. Mhm. Ja gut, dann bin ich gerannt, das waren etwa so 300 Meter oder so. Mhm. Hat die Hand sehr geblutet? Nee, gar nicht, das war auch das Problem, warum sie die Finger nicht mehr gefunden haben, weil die ersten paar Minuten blutet ja nicht, weil sich diese Venen und Arterien sofort verkrümmen. Mhm. Dann bin ich gerannt, dann lag ich erstmal auf der Straße irgendwann, bin ja wieder aufgestanden, bin weitergerannt. Dann kam mir ein Mann entgegen, also so ziemlich der einzigste Mann in der ganzen Nacht. Und dann schreie ich zu diesem, Hilfe, Hilfe, helfen Sie mir, meine Hand fehlt. Und dann sagt er nur zu mir, ach, du machst doch nur Spaß. Ja, dann bin ich weitergerannt, also. Es war dann erstmal so. Wie lange hat denn das gedauert, bis du dann im Krankenhaus warst? Kann ich nicht sagen, ich denke mal so eine halbe Stunde. Und die sind dann wieder zurückgefahren und haben die Finger gesucht? Nee, es war dann so, ich bin dann zur Mühle und da hatte ich ganz, ganz großes Glück erstmal. Da war gerade eine Vereinssitzung oder eine Sitzung. Dann haben die Leute mir geholfen, da hatte ich weiteres Glück, dass sofort eine Ärztin und ein Sanitäter im Nachbarhaus gewohnt haben. Ach so. Und mich dann versorgt haben, dann kam der Krankenwagen. Dann wurde ich da eingeladen und dann ziemlich weit ins Krankenhaus gefahren, eine halbe oder dreiviertel Stunde lang. Ja, hat denn noch jemand nach den Fingern gesucht? Ja, da kam dann die Feuerwehr und hat alles ausgeleuchtet. Das war so eine riesen Nachtaktion, haben das gesucht, haben sie auch gefunden, aber so in etwa 30 Einzeltüten kamen sie in einem Krankenhaus an, da war dann nichts mehr zu retten. Das ist ja Wahnsinn. Man war nicht zu retten mehr, war auch zu viel Zeit vergangen und zu sehr zerfetzt oder kaputt. Ja, war also alles kaputt und so wie ich es auch vom Arzt gehört habe, es war einfach nichts mehr zu machen. Und aber ich hatte halt ganz großes Glück, aber ich sag ja, Es hätte auch wirklich daneben gehen können, denn das Rohr irgendwie anders gewesen wäre, sonst hätten wir das Augenlicht nehmen können und alles. Also das klingt so, als würdest du fast noch froh sein, dass es nur das geschehen ist. Ich denke, man kann immer alles so sehen. Mhm. Man kann sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Ja, und sicher, in der Situation muss man sagen, das Glas ist halb voll, weil wenn ich natürlich hätte ich auch Glück haben können, wie die meisten Jugendlichen oder wie sehr viele Jugendliche, die das machen. Weil ich denke, also ich ist mit vielen Leuten, wo ich halt auch geredet habe, haben gesagt, ja klar, haben wir das auch gemacht und so. Und gab es denn ein Riesentheater zu Hause oder waren deine Eltern auch froh, dass nur... Einerseits ja, aber meine Eltern haben eigentlich immer zu mir gestanden, mir geholfen und ja, es war natürlich erstmal dieses Aufregen, dieses Wirrwarr, was ist eigentlich passiert und so, aber... So, jetzt muss ich das ganze Alltagsleben umstrukturieren, umändern. Du hast gerade schon gesagt, dass du warst Rechtshänder, jetzt musst du mit links schreiben. Ja, aber ich finde, es geht eigentlich sehr gut. Stelle ich mir sehr schwierig vor, plötzlich von heute auf morgen mit links zu schreiben, wenn immer mit rechts geschrieben wird. Ich würde nur rumkrackeln, glaube ich. Ja, so ging es mir auch am Anfang, aber ich habe es eigentlich... Ja, ich habe so schlimm war es eigentlich nicht, weil ich habe immer seit der Grundschule, wenn ich Langeweile im Unterricht hatte, habe ich immer mit links geschrieben. Ach so, ein gutes Vortraining. Ja, das war vielleicht schon so. Hattest du eine Freundin voriges Jahr? Nee. Also ich hatte aber nicht zu der Zeit. Nicht zu der Zeit. Im Krankenhaus hatte ich dann eine Freundin, aber... Also Benjamin, dann wünsche ich jetzt für die neue Operation, für die nächste Operation toi toi toi. Und ich glaube, du packst auch kein Schwarzpulver mehr an, ne? Nee, auf keinen Fall. Ich gehe auch von Kompressoren, wenn die sich aufpumpen, zurück und ich möchte auch alle Leute warnen. Also ich hätte es auch selber nie gedacht, dass das annähernd so gefährlich ist, dass es annähernd so eine Wirkung haben kann. Ja. Ich denke, es wird auch ganz, ganz oft unterschätzt von Jugendlichen. Also guter Warnhinweis hier heute dann auch bei uns hier in der Sendung. Alles Gute, Benjamin. Okay. Wiederhören, tschüss. Super Sendung, ja. Danke. Und einen schönen Abend. Ja, dir auch. Oder morgen, ja. Ja. Tschüss. Annette. 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Nette. Kompliment erstmal an deine Sendung. Vielen Dank. Also ich bin aktiver Zuhörer und Zuschauer. Also Gratulation, finde ich ganz toll, die Sendung. Ich danke dir herzlich. Lass uns schnell zu dir kommen, weil wir nicht mehr so ganz viel Zeit haben. Ja, zu deiner Geschichte. Ich habe zweimal mit der gleichen Sache im Prinzip in meinem Leben gespielt. Die erste Sache ist teilweise etwas lustig. Ich habe in einem Neubaugebiet gewohnt vor 2 Jahren. Und hatte mir einen Kater gekauft. Und der war ziemlich klein noch. Und ich wohne im 5. Stock. Und wie das so ist, ich wollte eben mal auf dem Balkon, es war Ende September, mit meiner Nachbarin mal ein paar Worte wechseln. Und weil ich Angst hatte, dass der Kater eventuell auf diesen Balkon draufspringt und mir dort runterfällt, habe ich die Balkontür rangezogen. Nur rangezogen von außen. Und habe da eben drüben gerufen. Und wir haben da ein paar Worte gewechselt. Und sie ist dann auch reingegangen. Ich habe noch eine Zigarette geraucht. Und ich wollte dann wieder in mein Wohnzimmer und der Kater hatte sich auf die Sessellehne draufgesetzt und hat mit den Vorderfüßen sich auf den Hebel des Fensters draufgestellt und der Hebel ist nach unten geklappt und ich war ausgesperrt und mein Kind lag drinne und hat geschlafen und ich konnte eben nicht mehr rein. Und jetzt habe ich da erstmal draußen gesessen, bloß im Pullover und im Slip, wie das eben so ist. Und drüben war keiner mehr da, sie war mittlerweile zu Bett gegangen. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte und bin im 5. Stock, also es ist ungefähr so 10-12 Meter hoch, bin ich auf die Balkonbrüstung draufgeklettert und bin über den Balkon zu ihr rüber. Und habe dort eben geklopft und habe mich dort bemerkbar gemacht. Und naja, wie das so ist, wenn man da so halb verschlafen dann zum Balkonfenster geht, man vermutet ja nicht, dass da nachts irgendjemand im 5. Stock von draußen ans Balkonfenster klopft. Eher nicht, ne? Dann hervor. Ja. Und sie hat dann aufgemacht und wir haben dann noch kurz erzählt und so den ersten Schreck eben, haben eben drüber gelacht. Da war mir das eigentlich noch gar nicht so sehr bewusst. Und 14 Tage später... du hast da mit deinem Leben gespielt, dass du darüber geklettert bist, ne? Ja, da ist ja nichts zum Festhalten. Du hättest runterstürzen können, 5. Stock ist nicht zu spaßen. Ja, also das ist vielleicht so 10 Zentimeter breit, diese Balkonbrüstung, und da bin ich eben drauf. Und so was Ähnliches ist dann nochmal passiert. Ja, also 3 Wochen später, meine Nachbarin, die hat ein paar Probleme, also ihr Partner hat sie verlassen und sie hat nochmal ein Baby bekommen und hat sich da auch ein bisschen in Alkohol gestopft und sie war im Wohnzimmer eingeschlafen und das Baby war mit im Wohnzimmer und ich habe gerochen, dass es bei ihr in der Wohnung brennt. Und ich konnte aber nicht sehen, was brennt und auf jeden Fall, weil das damals eben gut gegangen war vor ein paar Wochen, bin ich dort wieder hoch und habe eben diese gleiche Aktion nochmal durch. Es ist wieder gut gegangen. Und es ist wieder gut gegangen, ja. Nette. Aber dann im Nachhinein habe ich mich mit meinen Eltern unterhalten und habe das dann eben erzählt. Und mein Vati sagte, um Gottes Willen, was hätte da passieren können? Ich bin alleinerziehende Mutter mit. Annette, weißt du was? Nicht der Vati, nicht nur allein der Vati sagt das, ich sag das auch. Und ich bitte dich sehr herzlich, das nicht nochmal zum dritten Mal zu wiederholen. Nein, ich wohne nicht mehr da. Also ich bin umgezogen und jetzt nur im dritten Stock. Na, das ist sehr beruhigend. Wir müssen Schluss machen. Danke für deinen Anruf. Ja. Alles Gute. Nicht mehr über die Brüstung klettern. Nein, tschüss. Nicht. Tschüss. In der Technik heute Nacht Gunther Papperitz. Morgen haben wir eine offene Sendung und morgen gibt es was Besonderes. Wir machen morgen eine Konfrontationstherapie mit dem Hasen Cäsar. Die Insider wissen Bescheid, wir sind alle gespannt. 1 Uhr Radio 1 live, der Fernsehen. Das wird spaßig. Eine schöne Nacht. Ciao.